Was ist zu tun, wenn der Punkt der klaren Empfindung in der Nase wandert oder der Punkt heute ein anderer ist als gestern? Wie geht man dann mit dem Meditationsobjekt um? Auf jeden Fall, man soll nicht innerhalb der Nase betrachten. Sehr wichtig. Solange man innerhalb der Nase betrachtet, obwohl es mag gewisse Klarheit sein, dass da In- und Ausatemzüge sind, dann wird man immer mit körperlichen Empfindungen, wie die körperliche Empfindung wird sehr deutlich sein und mentale Empfindung wird nicht deutlich sein, weil es reibt da. Und er wird nie in höhere Zustände von Konzentration gehen können, wegen dieser Reibung. Deswegen diese Stelle, ich lehre nie von Punkt, weil wenn ich Punkt sage, dann es gibt Meditierenden, die dann denken, ich muss mich an einen Punkt konzentrieren. Dann natürlich keine Frage von tieferer Konzentration da ist, weil so kann man nicht meditieren. Wenn solange man nicht entspannt ist, kommt man nicht in tiefe Konzentration. Unmöglich. Und wenn man von körperlichen Gefühlen abhängig ist, kommt man auch nicht in tiefe Konzentration. Nur wenn man von mentale Berührung, sein Bewusstsein abhängig wird, kommt er dann zu tiefere Konzentration. Das haben wir schon erklärt. Deswegen, um dieses Gefühl von Reibung zu vermeiden, am besten entweder Nasenspitze oder obere Lippe, dort soll man bleiben. Wo immer dieser Kontakt am deutlichsten für die Anfänger immer, man fängt an, nicht nur für Anfänger, auch für Fortgeschrittene. Man immer fängt an mit dem, was leicht ist, zu betrachten und man geht dann allmählich zu dem, was feiner ist und schwieriger ist zu betrachten. Dann, wo immer der Geist sich wohlfühlt, dort wird er bleiben. Dann, wo immer diese Berührung klar erscheinen wird, dort bleibt man. Wenn die Konzentration besser wird und die Aufmerksamkeit hat sich verschärft und man lenkt den Geist zu den Objekten nicht durch Wille mehr, sondern durch Achtsamkeit, die mit Wissensklarheit verbunden ist, dann natürlich kann man entscheiden, wo es am gemütlichsten zu betrachten ist. Und meistens sind es in der Mitte, da eine Stunde immer ein Nasenloch ist ziemlich offen und ein Nasenloch ist ziemlich nicht offen, geschlossen. Dann, wenn man die Aufmerksamkeit in der Mitte hält, wird er nicht beeinflusst von dem Wechsel. Deswegen die Yogis, die über Anapanasati meditieren, die zum Beispiel in der Grotte wohnen, in Dunkelheit und haben keine Uhr, keine Zeit. Sie wissen ungefähr, jetzt ist die Zeit für Pindapata, für Bettelgang, weil dieser Wechsel von einer Seite zur anderen ist fast regelmäßig eine Stunde. Sie können selbst erfahren. Man kann es beeinflussen, indem man sich beugt auf eine Seite oder so. Dann wird weg. Aber normalerweise, wenn man es nicht macht, jede Stunde eine Nasenloch wird offen, eine Nasenloch wird mehr geschlossen. Und in man soll nicht sich zwingen, gleich in Mitte Aufmerksamkeit zu machen. Man kann aufmerksam bleiben, wo man es am klärsten erfährt. Hm? Vorausgesetzt, es ist nicht innerhalb von der Nase. Hm? Okay. Wie gehe ich beim Sitzen am besten mit Schmerzen um? Na, das haben wir schon erklärt. Wie gebe ich mit Ängsten und inneren Dämonen um? Wie gehe ich mit Ängsten und inneren Dämonen um, die mich während der Meditation überfallen? Sehr gute Frage. Die beste Methode ist natürlich Metta, um alle diese Angst, Sorge und alle nach der buddhistischen Psychologie, Angst, Sorge, Depression, alle ist nichts anderes als unangenehmes Gefühl mit Anhaftung. Hm? Das soll man verstehen. Wenn unangenehmes Gefühl da ist, mit dem Wunsch, das wegzuschaffen. Beste Medizin ist Liebe. Alle großen Yogis, auch unsere Buddha, wurde mit zahlreichen Dämonen konfrontiert. Alle diese Dämonen wurden dann zu Dharma schützen. Hm? Dann, es ist nicht unbedingt schlecht, wenn man solche Erfahrungen hat, falls man die Weisheit hat, wie man sie für Meditation anwendet. Hm? Aber nie wichtig ist, dass man versteht, dass alle diese Bilder kommen von eigenen Geist. Hm? Wenn man es versteht, man wird allmählich Weisheit entwickeln können, wie man mit diesen Sachen effektiv handelt. Wenn man fängt an zu denken, dass diese Sachen von draußen kommen, dann kommen echte Probleme. Solange man weiß, dass diese Sachen von sich selbst kommen, die Probleme werden gering und die werden auch, man wird sie im Sinne von Weisheit verdauen können. Genauso mit Qigong. Es gibt leider Lehrer, die lehren Qigong mit irgendwelchen verbunden mit äußeren Kräften und so. Das ist die gefährlichste Sache, die es gibt. Nie solche Qigong lernen. Alles, was wahr ist, kommt von inneren Geist. Wenn Sie darüber klar sind, können Sie nicht große Probleme haben. Wenn Sie aber nicht darüber klar sind und sogar viele, viele Buddhisten nicht darüber klar sind, dann ist Aberglaube. Die Leute verehren Steine und Bäume und so weiter und denken sie, dass sie werden das ist der Weg zu Klarheit. Aber so Klarheit wird nie kommen. Wenn man aber versteht, dass diese Bäume und Steine haben gewisse Energien, die mit positiven Eigenschaften verbunden sind, kein Problem. Aber wenn sie anfangen zu denken, dass sie wahrlich existieren da als Kräfte, mit denen man sich verbunden kann, damit man irgendwelche übernatürliche Kräfte gewinnt und so weiter, dann große Probleme. Dann bitte passen Sie da auf, diese Konfrontation mit diesen angenehmen Situationen ist Herausforderung für Weisheit. Wenn man diese Herausforderung ausnutzen kann, dann ist es große Gelegenheit. Wenn nicht, dann, wenn man denkt, dass es äußere Sachen ist, sind, die von außen kommen, nicht von sich selbst, dann können viele Probleme kommen, sogar psychische Krankheiten, körperliche Krankheiten. Dann bitte passen Sie auf. Wenn der Geist ursprünglich so rein und klar ist, wie kann es dann überhaupt das Wie kam es dann überhaupt das allererste Mal zu einer Trübung, Befleckung? Na, bedingte Entstehung, das haben wir schon erklärt. Diese Nichtwissen, alles was wir erleben in Samsara ist bedingt. Nichtwissen ist auch bedingt. Durch Nichtwissen kommen alle Trübungen von Gemüt und von Geist. Und Nichtwissen ist auch bedingt. Durch was? Durch Begierde, durch Anhaften an Existenz, durch Asavas, der weise Sariputta in Samadhiti Sutta, Majjhima Nikaya Nummer 1, Gespräche Nummer 9, wird gefragt, er erklärt, rechte Ansicht, Samadhiti, wird gefragt, dann wenn er bedingte Entstehung erklärt, bis zu Nichtwissen, wovon kommt Nichtwissen? Nichtwissen kommt von Asavas. Asavas ist diese Einfließen von Unreinheiten in Geist. Durch was? Durch Karma, Begierde, Anhaften an Existenz. Und anhaften an Ansichten und wieder durch Nichtwissen. So, was kommt eher? Ei oder Henne. Wenn die Trübungen da sind, dann ist bestimmt da was, fünf Sachen. Karma, Sankharas, die Willenformationen, dann Nichtwissen, dann Durst. Wir haben gestern davon gesprochen, wo Durst ist, gibt es Ersehnen und die Objekte von Ersehnen. Und mit Durst und Ersehnen und Objekten von Ersehnen gibt es Anhaftung. Und so drehen wir um. Was kommt früher, ob Ei oder Henne, überlasse ich euch zu entscheiden. Der Zen-Meister Suzuki antwortete einst auf die Frage, was die Menschen am deutlichsten tun soll, am nicht deutlichsten, am, bitte Misha, Experte für Deutsch, Ding, also der Zen-Meister Suzuki antwortete einst, Daisetsu Suzuki, einst auf die Frage, viele Suzukis. Hier steht einer. Das ist so wie in Schweig, diese berühmte tschechische Novelle, steht, was für Ferdinand, ich kenne zwei. Ein. Also was die Menschen am dringlichsten tun sollen, mit der Antwort, werdet still und lauscht, wie bitte, die Erde weint. Also der Suzuki hat geantwortet, was die, auf die Frage, was die Menschen am dringlichsten tun sollen, hat er geantwortet, werdet still und lauscht, wie die Erde weint. Na, das ist ein Spruch von einem klugen Mann. Und da ist dann, was würdest du auf die Frage antworten? Und dann die zweite Frage. Also erstmal, was würdest du antworten auf diese Frage? Was für Frage nochmal? Ja, diese. Was die Menschen am dringlichsten tun sollen. Am dringlichsten, die Menschen sollen sich selbst verstehen, würde ich antworten. Aber das ist gar nicht schlecht, die leucht. Warum? In sehr interessant manchmal, ich bin ein bisschen, ich mag die Sprachen lernen, manchmal man lernt viel von den Sprachen, besonders von Sanskrit oder Chinesisch. Das sind, ist verbunden mit eigentlich mit Entwicklung von Denken. In unseren modernen Sprachen, wir sehen nicht mehr, wie sich Denken entwickelt hat. Aber in den alten Sprachen, so wie Altchinesisch oder Sanskrit, kann man diese Entwicklung von Konzepten bis zur Wurzel verfolgen. So, was heißt auf Sanskrit eigentlich leiden? Leiden heißt Dukkha. Man kann es nicht bloß mit Leiden übersetzen, es hat viel mehr Aspekte als einfach Leiden. Dukkha, du, diese bedeutet schlecht. Und Ka eigentlich bedeutet Himmel. Also Leiden heißt, sich unter dem schlechten Himmel zu finden. Und Sukha bedeutet angenehme Gefühl. Su heißt gut. Wenn angenehm, dann wir befinden uns in guten Himmel. Jetzt der Buddha sagt in Vedana Samyutta, sehr wunderbare Aussage, die ich mich immer erinnere. Er sagt, so wie der Wind weht von Westen oder Osten oder Süden, so soll man betrachten die Gefühle, angenehme, unangenehme, neutrale, von geistige, körperliche. Und diese in buddhistische Vorstellung auch eigentlich Himmel ist Vergänglichkeit. Und was immer Vergänglichkeit ist, das kann nicht die volle Befriedigung und Erlösung von Leiden bringen. In diesem Sinne dann alle befinden sich, solange sie an Vergänglichkeit anhaften, sie befinden sich im schlechten Himmel. Und diese wenn man das linguistisch sieht, Dukkha, schlechter Himmel, hat es dann sehr, sehr interessante Bedeutung. So hat sich dann Denken von den Menschen entwickelt. Diese Gefühle kontrollieren unser Denken. Wenn wir gute Gefühle haben, wir sind so wie in guten Himmel. Wenn wir schlechte Gefühle haben, wir sind in schlechten Himmel. So sieht man von der Sprache, wie sich das Denken der Menschen entwickelt hat. Also noch eine Frage. Noch eine. Wie entdeckst du dein Mitgefühl in dir? Wie entdecke ich Mitgefühl? Mitgefühl ist diese in Pragya Paramita Sutra steht diese die Weisheit, transzendentale Weisheit ist die Mutter, die Mittel, die mit transzendentale Weisheit verbunden sind, die Vollkommenheiten sind der Vater und die Tochter ist Mitleid. So entdeckt man Mitgefühl. Wahre Mitgefühl, Ursache von Mitgefühl ist großes Herz. Ohne großen Herz kann man nicht Mitgefühl entdecken. Und großes Herz heißt große Liebe. Deswegen in der buddhistischen Lehre, die Liebe ist die Ursache von Mitgefühl. Indem man und die Liebe soll dann mit Verständnis von Leerheit und von den Mitteln, die zu Perfektion führen, verbunden sein. Dann Mitgefühl wird eine Tochter, die regnet, so wie Wolke regnet. Was? Regnet Regen zu diesen leidenden Wesen, die es in der Welt gibt. Aber das kann die Tochter nur dann machen, wenn sie verbunden ist mit ihrem Vater und ihrer Mutter. Wenn sie nicht verbunden ist mit dem Vater und mit Mutter, sie kann es nicht machen. Dann Mitgefühl wird Mitleid. Und das ist selbst, Mitleid ist selbst, Self-Pity. Das ist selbstisch. Eigennützig. Und das ist Gefahr von Mitgefühl. Wenn wir mit Leiden verbunden sind, wir pity ourselves, wie sagt man? Wir haben Selbstmitleid. Und das ist dann Hindernis für Mitgefühl. Und dieser Hindernis kann nur überwinden werden, wenn Mutter und Vater da sind. Ich persönlich vermisse sehr, dass die Liebe und die Entwicklung des Herzens gegenüber dem intellektuellen Aspekt bei deinen Erläuterungen. Ich persönlich vermisse sehr, dass die Liebe und die Entwicklung des Herzens gegenüber. Nur eine geringe oder gar keine Rolle spielt. Liebe keine Rolle spielt bei meinen Erklärungen. Das kann auch ein Gefühl sein. Die Gefühle kommen und gehen. Natürlich kann man verschiedene Gefühle. Sind meine Erklärungen zu intellektuell? Haben Sie das Gefühl? Das ist so. Soll ich nicht so intellektuell? Ich betone besonders und bin ich bekannt darüber, ich betone besonders Verständnis. Wenn man Verständnis hat über das, was man macht, nur dann kann man es wirklich effektiv und wirksam machen. Wenn man nicht Verständnis hat, auch wenn man Liebe hat, Liebe ist wunderbar, aber nicht genug. Es muss mit Verständnis verbunden sein. Wenn nur Liebe ohne Verständnis, diese Liebe kann sich sehr, sehr schnell in Nicht-Liebe verwandeln. Was ist Gefahr von Liebe? Gefahr von Liebe ist Anhaftung. Solange Liebe mit Anhaftung verbunden ist, kann Liebe sehr, sehr schnell in Hass und das haben wir eben erlebt in unserer Zeit deutlicher als in allen anderen Zeiten, wie Liebe sich in Hass umwandelt kann. Deswegen Verständnis in der Tat ist das Wichtigste. Mit wenn dann Liebe und Verständnis zusammenkommen, können wir uns völlig entwickeln. Wenn aber Liebe ohne Verständnis, wir sind immer in Gefahr. Indem ich ehemaliger Lehrer bin von verschiedenen buddhistischen Instituten, natürlich, ich benutze gewisse Gelehrsamkeit, aber wenn es lastig ist, dann ich lasse das. Ich kann sehr gut auch ohne Lehrsamkeit reden, dann ab morgen kann ich damit mache ich Schluss und erkläre ganz simpel mit aller Liebe. Ist es besser so? Dann das ist individuelle Einstellung, nicht allgemeine. Oder? Haben Sie den Eindruck, dass ich zu kompliziert bin? Man weiß ja nicht, wie es anders ist. Man weiß es nur so. Man weiß nicht, ob es besser wird. Nichts ist perfekt. Okay. Sehr gut. Ich kann mich anpassen natürlich, das ist meine Arbeit. Wenn man mit, wichtig ist, dass das, was ich hier lehre, verstanden wird. Wenn es nicht verstanden ist, dann natürlich hat das keinen Sinn, so viele Beispiele zu geben und so viele von so vielen Suttas reden. Aber es gibt zwischen uns, ich weiß, einige, die diese Sachen sehr, sehr ernst studieren. dann sie werden davon bestimmt viel Nutzen bekommen, wenn sie sich dann weiter mit diesen Sachen beschäftigen. Ja? Ich finde es total schön, also wie genau du die Dinge erklärst und wie anschaulich, also mit Beispielen und Bildern und auch so wirklich verständlich. Und zum Beispiel... Aber nicht alle sind von dieser Meinung. Ja, aber viele nicht auch. Mal, nicht und mal der Buddha konnte alle befriedigen. Ja. Und zum Beispiel, als du im Zusammenhang mit Gehmeditation Achtsamkeit erklärt hast, ich habe immer wieder versucht, so irgendeine Erklärung für Achtsamkeit zu finden, die mir so einen Zugang gibt dazu, und habe immer wieder mit Leuten darüber gesprochen oder was gelesen. Und du hast in zwei Sätzen Achtsamkeit erklärt im Zusammenhang mit Gehmeditation. Und das war mir so einleuchtend, dass, ja, das habe ich noch, also das war zum... Na prima. Also, ja. Na, natürlich niemand, nicht mal der Buddha konnte alle befriedigen. Dann, aber ich kann mich anpassen, wenn es das allgemeine Gefühl ist, dann höre ich auf mit meiner Gelehrsamkeit. Und ich bin jetzt sowieso schon lange pensioniert als Lehrer. Dann, wenn es aber von Interesse ist und Sie wollen sich tiefer mit diesen Sachen beschäftigen, dann ist es von großem Vorteil. Und ich weiß, dass einige von euch wollen sich tiefer mit diesen Sachen beschäftigen. Richtig? Ja. Okay. Organisatorische Frage: Ist es möglich, bei schönem Wetter Unterweisung abends draußen Meditationen, Sutras drinnen? Schönen Wetter Unterweisungen abends draußen. Naja, ist nicht so leicht, einen Platz zu finden. Gibt es? Wir können machen, natürlich, das ist schön. Gibt es ein, in Indien wird immer unter Baum gesessen und die Schüler dann sitzen herum. Das ist die alte indische Tradition. Wir können das machen. Ist das allgemeine Meinung? Oder ist ja, das? Worauf sollen wir dann sitzen? Ich meine, wir sind ja viele Leute. Also wir können ja nicht die Matten mitnehmen, denke ich mal. Und die Matten werden dann auch schmutzig? Ja. Wenn ihr auf indische Weise sitzen könnt, für mich kein Problem, ich bin da angewöhnt. So. Ne, einfach so. Und man kann den ganzen Tag sitzen. Die Inder sitzen auch so auf dem Bahnhof den ganzen Tag. Die meisten. Ich glaube, draußen ist die Ablenkung größer. Da haben wir den Nachbarn, der das Feld mäht, und die ganzen Tiere und die Mücken. Also, ja, okay, bleiben. Bleiben wir hier und rezitieren wir jetzt. Und dann gehen wir schlafen und nicht zu viel denken, mehr meditieren, bitte. Wir können auch mal draußen schlafen. Ne? So, dann die Fragen bitte für morgen vorbereiten. Hoffentlich bekommen wir spannende Fragen für alle, dass wir alle was Gutes lernen.